Die Lampen leuchten, der Tag ist aus. Befindlichkeiten, Sugar Daddy. Der Tag ist aus und bald auch das ganze Jahr. Noch die paar Stunden zwischen den Jahren. Und jedes Jahr ist es das Gleiche. Ich bin müde, mit Schrecken denke ich an die bevorstehende Silvesterparty. Die Salate sind mir meistens viel zu wenig gesalzen. Das Bier ist zu warm. Und die Musik, mach sie etwas fetter, spiel mal David Guetta. Irgendjemand wird das sicherlich wieder rufen. Nichts gegen diesen Mann, David Guetta. Aber wenn ich jetzt so dran denke, nee, das ist nicht meine Tasse Tee. Ich bin so träge in diesen Tagen, wenn ich spät nach Hause komme, schaffe ich es nicht einmal alleine in den Schlaf, obwohl genau das doch eigentlich die leichteste Übung sein sollte. Ermüdet einschlafen. Ich schalte den Fernseher ein, nachts um drei, mach ihn leise, will ja niemanden wecken. All diese Quizshows auf den vorderen Kanälen. Ich verstehe die Fragen kaum und habe eh fast alles vergessen. Wer wurde nochmal Weltmeister? Ich glaube, Rot-Weiß Essen. We'll be right back. Befindlichkeiten. Sugar Daddy. Ich switch schon mal rüber. Kanal 89. Bibel TV. Im Bild zwei Personen. Dazu ein schmuckloser Tisch. Darauf eine Vase. Nebst Blumen und Wasser. Daneben aus Stoff ein Hase. Sie fragt, er antwortet. Kommentiere in den Himmel, fragt sie ihn, und er sagt bedenkenlos ja. Richtig, sage ich, richtig. Vor Jahren kam ein Fuchs in den Garten und biss unserem Kaninchen den Kopf vom Hals. Es war bereits dunkel. Die Tochter des Hauses weinte bitterlich und fragte, ob das Kaninchen denn nun wenigstens... Dabei blickte sie nach oben in den Himmel. Ja, natürlich, sagte ich. Siehst du dort oben jenen Stern? Da sitzt es schon und hat dich gern. Kanal 89. Die Frau hakt nach, sie fragt und fragt und fragt. Ich finde das etwas ermüdend, und ermüdende Dinge gehen leider eher auf die Nerven, als dass sie einen wirklich in den Schlaf wiegen könnten. Ich schalte also hoch. Kanal 90. Bonanza. 8 Folgen am Stück. Der dicke Hoss hat einen kleinen Jungen aus der Stadt mit auf die Ranch gebracht. Das wird so ein richtiger Kuschelwestern. Der Kleine hat Hunger, klar. Und plötzlich erscheint der Koch des Hauses, der Koch der Ponderosa Ranch. Hop Singh heißt er. Das habe ich nicht vergessen. Aber wer zum Teufel wurde Weltmeister? Ich glaube, es war Rot-Weiß Essen. Follow me. These tunnels and seas, and these birds seem so fucking free. They're nothing compared to me. Oh, Befindlichkeiten, Sugar Daddy. Zwischen den Jahren. Ich bin so müde, ich finde keinen Schlaf. Morgens, abends, nachts. Spielt das eine Rolle? Es ist eh dunkel. Nur in den alten Winnetou-Filmen scheint eigenartigerweise ständig die Sonne. Der fiese Kinski, da schleicht er sich an. Ich ertrage es bis heute nicht, dass er meinen Lieblingen ständig in den Rücken schießt und wechsle entsprechend kurz vor dem ersten Schuss in den Videotext. Dynamo Dresden will Fran, den Fußballer von den Dosen. Na, denke ich, da nehmen sie wohl besser Campino von den Toten. Den Toten, meine Güte, ich habe alles vergessen. Schon 6:30, vielleicht was essen? Jetzt kommt der Schauspieler Eddie Arendt aus der Weite der Prärie nach vorn ins Bild geritten. Er spielt einen schottischen Schmetterlingsfänger, den es aus irgendwelchen Gründen in den wilden Westen verschlagen hat. Ja, der Eddie. Gibt es da nicht irgendwo dieses Lied, in dem es heißt, You can call me Eddie, I'm your sugar daddy. From inside, and when I feel you stirring, and the day is about to break, outside wings are whirring, the sky is there to take. I wonder how I got so close to you and see the chances that you take. Without thinking, I'm going there too. These are the promises you make. When your eyes are blinded by love and the history of fate. Kitten and a lion, and I feel your softness, how you got it without trying. Then you roll and tumble with your dreams still holding on, and I hear rumble in the stomach of the dawn. Today I paint my masterpiece. Tonight I trace my tears. Thinking through my path to you and where I stumbled through the years. Crows are calling, and the blackbirds sing in my ear. You got one eye open, and I'm smiling through my tears. But you'll never see them, they're inside with my fears. In a place that's fading away and taking on new years. Befindlichkeiten, Sugar Daddy. Nach meiner persönlichen Erinnerung ist es so, die Indianerkinder, ganz besonders die, die mögen den Arend, den Eddie. Er ist so etwas wie ihr Sugar Daddy. Auch wenn das so bei keiner Gelegenheit gesagt wird, der Begriff hat etwas Anrüchiges. Machen wir uns da bitte nichts vor. Umso erstaunlicher, dass innerhalb meines kleinen Kreises jüngerer Freunde irgendwann jemand begann, mich genauso zu nennen. Sugar Daddy. Woran das lag, woran es liegt, ich habe keine Erklärung. Der junge Kerl schreibt mir immer wieder mal Botschaften und fragt darin ganz unverhohlen: Sugar Daddy, wann bekomme ich mal wieder Taschengeld? Er hat einen bösen Witz, das allein ist der Hintergrund. Bei einer Gelegenheit, wir kamen zurück von einem Festival, das wir beide besucht hatten, da habe ich ihm gesagt, du kannst vom Sugar Daddy einen Schokoriegel bekommen, wenn du bei der nächsten Raststätte mal rechts ranfährst. Das ließ er sich, ein durchaus etwas fülliger junger Kerl, nicht zweimal sagen. Doch kaum hatte ich den Wagen verlassen, zeigte er mir den Mittelfinger, trat aufs Gas und machte Anstalten, mich hier in irgendeinem Raststätten-Nirvana einfach stehen zu lassen. Auch das wiederum nichts weiter als ein harmloser Streich. Die Jüngeren unter uns haben bisweilen diesen etwas speziellen Humor. Manchmal allerdings machen sie sich auch Sorgen. Etwa, wenn es um die Zukunft geht. Gerade in diesen Tagen zwischen den Jahren. Ich sage dann immer, im neuen Jahr bleibt alles beim Alten. Ein bisschen regieren, ein bisschen verwalten. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob das wirklich so bleibt. Aber diese Zweifel behalte ich für mich. Und sage, Dresden will womöglich den Fran von den Dosen. Da nehmen sie womöglich doch besser den Campino von den Toten. Den Toten, herrje, ich habe alles vergessen. Das sage ich stattdessen. Yeah. del mondo, Sergio Leone, Roger Giquet, Le Mascarpone, Le Gensberg, Madame Sandy, Ma mère, mon père et ma grand-mère, Baffé le con et les licons, Roger le maire et Fred Astaire, Lux et Ibi, Poison Ivy, les Rolling Stones et Kim Foley, mais pas de lait dans mon café. J'aime. Billy Lisa, Louis Louis et Kim Foley, deux fois je sais, let's take a trip, joli ticket. J'aime quand ça sonne, quand ça résonne, les Italiens, les Espagnols et Morricone, les coups de fuzz, pas Gilles Deleuze, c'est important, même dans la Meuse. Et puis Memphis, Carla Otis, les patinages, les dérapages, c'est pas pour moi, suis pas comme ça. Les filles très belles, qui ensorcellent, les brunes comac, le fouet les fêtes, à bout de souffle, Jean-Luc Godard, Jess Avatar, Eric Romer, pour mes marées. Sur la plage, je n'ai pas libé Bernard Blier, Bertrand Blier, François Truffaut, Pointron Info, Harold Desmoud, les prisonnières et Jean Eustache, mais la moustache chez les rockers, ça me provoque des hauts le cœur. Karen Allen, Woody Allen, Gene Hackman, Charles Bronson et Hugh Brunner, cette mercenaire, Jean-Jean Connery et Sandra Lee, Martin Scorsese, Jack Nicholson, mes frères, ma sœur et Jean Landis, Jean Belushi, les 400 coups, ça j'aime beaucoup. Louis de Funès et De Vito, Bob De Niro, John Carradine, Richard Dreyfuss et Peter Falk, Louis Louis, je l'ai déjà dit. J'aime. Mais toi, j'ai réfléchi. Plus je te vois, je t'entends. Et plus j'ai envie de te casser les dents. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. J'aime. Befindlichkeiten, Sugar Daddy, zwischen den Jahren, müde. Ich bin in diesen Tagen ein Mensch, der ein Auskommen hat, aber keine großen Ziele. Mit Schrecken denke ich an die Silvesterparty heute Nacht, die ganzen Gespräche, Diskussionen. Mach die Musik doch mal fetter, spiel mal was von David Guetta. Ich wage einfach mal den Spagat zwischen dem Nudel- und dem Kartoffel. Salat. Und plötzlich kommt womöglich jemand mit Pegida. Wo man singt, da lass dich nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Am Nachmittag war ich in der Stadt, alles ruhig, jeder schweigt. Immerhin, der Geiger vor dem Schuhgeschäft, der geigt. kaum Passanten. Ein paar alte Tanten. Na, der muss sich strecken, der Gute, wenn da noch Münzen klimpern sollen in seinem Hute. Vorsätze fürs neue Jahr? Ich bin da eher bescheiden. Alles, was ich will, will ein guter Sugar Daddy bleiben. Thank you. Befindlichkeiten. Sugar Daddy. Zwischen den Jahren. Eine merkwürdige Zeit. Hinter uns das Alte. Das Neue lugt schon hervor. Von beidem so ein gewisser Touch. Hey, Sugar Daddy, mach keinen Quatsch. Ich hätte nie geglaubt, dass es Portale gibt. Flirtportale für Sugar Daddies. Mitmachen kann dort, wie sollte es anders sein, jeder. Draußen hat es begonnen, mächtig zu schneien. Gleich wird es bereits wieder dunkel. Überall ist Stau. Es gibt so gut wie keine neue Musik. D'Angelo, der freilich hat ganz überraschend vor wenigen Tagen ein neues Album vorgelegt, Black Messiah. Ins Auge springt mir insbesondere Track Nummer 4, Sugar Daddy. Ich rufe eins dieser Portale, dieser Sugar Daddy Portale auf und melde mich an. Name. Was soll ich denn da schreiben? Doch nicht den wirklichen Namen. Mein Einkommen reicht an das eines Sugar Daddies nicht ansatzweise heran. Unter 250.000 ist da nämlich eigentlich nichts zu machen. Das wäre von daher pure Anmaßung. Daher wähle ich meine Standardalternative, die ist alternativlos und die heißt Dr. Bloss. Beruf Zahnarzt. Hobbys Reiten und Golf. Freizeitbeschäftigung Bars, Musik, Konzerte, Kunst. Das muss reichen. In einem weiteren Feld werde ich aufgefordert, einen Betrag zu nennen, mit dem ich mein Sugar Babe monatlich unterstützen werde. 2000 Euro. Ich finde, das muss reichen. Etliche weitere Angaben werden erbeten. Die lasse ich weg. Ich bin müde und habe keine Lust, meine Zeit mit Anmeldeformalitäten totzuschlagen. Ende vom Gelände also. Fertig. Nach wenigen Minuten bereits besucht eine Userin namens Young Sugar mein Profil. Ich besuche umgehend ihre Seite. Die dort vorgegebene Frage, was wolltest du schon immer einmal machen, beantwortet sie dort so: Shoppen, so viel ich tragen kann und ohne Limit. Jenny aus Wien, die nächste Besucherin, sieht es auf ihrem Profil ganz ähnlich. Spontan verreisen, ohne Limit shoppen und Bungee-Jumpen. Das sind ihre Vorstellungen. Eine weitere Userin, sie nennt sich Hasi, möchte eine traumhafte Insel mit ganz viel Natur besuchen. Vorstellungen sind das, die gehen über einen Schokoriegel an der nächsten Raststätte schon recht beträchtlich hinaus. Das immerhin aber muss man denen, die sie äußern, lassen. Sie sind ehrlich. Daher und deshalb blicke ich halbwegs optimistisch ins neue Jahr und wünsche euch allen einen guten und gesunden Rutsch. Gute Nacht. Gotten insecure, gotta take it on your word. Said my mind is overrun. Said I'm fleeing. No, it cannot be undone. Not till I'm free. you not to go. Look like you already know. I made a section made of me. Guess I'm faking. Questioning my recipe. Yes, it's free. Seconds off.